Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Dezember 2011 von Superintendentin Annette Murnelson. Es liest Christian Bein. Gottesgeschenk. Geschenke? Klar, immer her damit. Wer freut sich nicht über ein Geschenk? Gerade jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit zerbrechen wir uns doch hoffentlich nicht nur den Kopf darüber, was wir anderen schenken, sondern werden auch reichlich beschenkt. Aber dann gibt es ja auch die unvermuteten Geschenke, die man gar nicht so gerne annehmen will. Wer weiß, was sich dahinter verbirgt? Ein Werbegag? Ein Lockangebot? Wenn ich die E-Mail "Sie haben gewonnen" beantworte, greifen die womöglich unmittelbar auf mein Konto zu? Da ist durchaus Vorsicht geboten. Beamte dürfen keine Geschenke annehmen, das kommt der Korruption nahe. Da sind wir im Verhältnis zu anderen Ländern und Sitten sehr kleinlich und genau. Also, bei uns herrscht auch ein Misstrauen gegenüber zu großzügigen Geschenken. War es also eine gute Idee, das Jahr der Taufe mit dem Motto "Gottes Geschenk" zu versehen? Da gibt es einen weißen Kasten mit einer roten Schleife darum herum. Symbol für das Gottesgeschenk. Ich habe so eine Kiste in einen Taufgottesdienst mitgenommen. Was meint ihr wohl, was darin ist, habe ich gefragt. Es gab viele Ideen. Eine Kerze vielleicht, das Licht des Lebens. Die Namen der Täuflinge, ihre Taufsprüche, Segenssprüche oder Gebete. Glückwünsche. Alles nicht verkehrt, aber mein Gedanke war ein anderer. Ich habe das älteste der Taufkinder die Kiste auspacken lassen. Sie war überrascht, als sie hineinschaute, denn sie sah sich. Ich hatte einen Spiegel hineingelegt. Du bist das Gottesgeschenk. Gott hat dir nämlich das Leben geschenkt. Er hat dir deine Nase geformt und deine Augen gegeben, den Mund und die Stimme, die Haare, die Ohren, die Gedanken, das Herz und die Seele, die Hände und die Füße, den Bauch und den Po. Gott hat dich gemacht, so wie du bist, mit deiner ganzen Figur und deiner ganzen Lebendigkeit. Du bist du, das ist der Clou. So empfinden das ja auch Eltern, wenn ihr Kind geboren wird. Ein Geschenk, ein Bündel Leben, das ihnen anvertraut wird. Sie staunen und sind stolz und ahnen doch, dass es nicht ihr Werk ist, was sie da in Händen halten, sondern ein Geschenk, ein Kind Gottes, dass die nächsten Jahre sehr angewiesen sein wird, dass die Großen um es herum es gut beschützen und versorgen. Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes an die Welt. Ein Fingerzeig, dass Gott den Glauben an die Menschheit noch nicht aufgegeben hat. Jedes Kind ist ein Engel, denn es bringt eine himmlische Botschaft. Und jedes Kind hat seine Aufgabe. Es hat seine speziellen Fähigkeiten, seinen speziellen Platz in der Familie, in der Umgebung. Es wächst heran und wird seinen Platz im Leben einnehmen. All dies schwingt in der Taufe mit. Auch sie ist ein Gottesgeschenk, denn sie lässt uns sinnlich erfahren, dass wir von Gott geliebt sind. Das Zeichen des Wassers auf der Stirn des Täuflings sagt: Meins, mein Kind, Kind Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nichts kann dich mehr trennen von der Liebe Gottes. Das ist eine gute Grundlage fürs Leben in einer Welt, die unübersichtlich und deren Zukunft ungewiss ist. Fürchte dich nicht, denn siehe, ich bin bei dir alle Tage, bis ans Ende der Welt und sogar darüber hinaus. Wer so eingetaucht wird in das Leben, das Gott uns Menschen verspricht, dem muss nicht bange sein vor der Zukunft. Aber ob ich das glaube und was ich daraus mache in meinem Leben, das liegt dann doch an mir. Gottes Geschenk ist ein großes Geschenk. Und wir bekommen es nicht einfach so in den Schoß gelegt. Es muss schon ausgepackt werden. Nur so kann daraus etwas wachsen. Aber es ist keine Mogelpackung. Es ist ein mitwachsendes Geschenk. Ein Geschenk fürs Leben. Es ist nicht in Geschenkpapier eingewickelt, sondern in Windeln. Es braucht ein ganzes Leben, um dieses Geschenk auszupacken. Immer wieder neu müssen wir uns erinnern, dass wir Gottes Geschenk sind. Immer wieder neu müssen wir uns daran erinnern, dass Gottes Geschenk der Taufe eine Bedeutung für unser Leben hat, auch wenn wir längst schon den Windeln entwachsen sind. Vielleicht schenken Sie dieses Jahr zu Weihnachten einmal etwas, das in Zusammenhang mit dem Thema Taufe steht. Was meinen Sie?